Hi Penny! Hier sind Alex und Jenny. Wir sind hier gerade in Hannover und haben sie getroffen. Heute ist der 25.07. Ja, und jetzt sind wir hier gerade und wollen eine Tonaufnahme machen. Richtig, weil bei Fans Kreativ gibt es da noch keine Tonaufnahme und dann dachten wir, machen wir mal die allererste. Ja, irgendjemand muss ja mal anfangen machen, ne? Richtig. Und das wollen wir jetzt. Ja, und dann haben wir dir schon eine Postkarte geschrieben. Dann wollen wir Pizza essen. Ja, das war auch sehr lecker und nachher essen wir noch Eis und Stracciatella-Eis. Das gehört sich so. Weil es ist gerade sehr warm hier, irgendwie die Sonne scheint. Ich habe schwarze Klamotten an. Das ist natürlich, schwarze Bluse ist natürlich jetzt sehr, ja, es ist gerade sehr schön hier und ja, da dachten wir an unserem schönen Ort hier, nehmen wir mal eine Tonaufnahme auf. Ja, und Jenny, die hat sich auch mal ganz kreativ. Ja, wie immer. Ja, wie immer. Und hat von We Are Family, ne, das war so ein bisschen umgeschrieben. Yeah. Oh. Und ja, das singen wir jetzt mehr oder weniger schlecht und recht, auch gut. Was singen wir das dann mal? Ja, also bitte nicht auf unsere Gesangskünste achten. Der Wille zählt. Genau. Okay, dann fangen wir jetzt gleich mal an. We stay together, Fanny, Alex, Jenny, oh yeah. We stay together, Fanny, Alex, Jenny, oh yeah. In dieser wurden wir zum allerersten Mal nicht durch irgendwelche Autos, alte Frauen, Gartenfahrer gestört. Ist zu welcher durchgekommen? Ja. Und Premiere. Genau. Oh, schön. Ja. Und wann sagst du die alleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleralleraller Niedersachsen? Ja. Ne. Ja, das wollte okay. ich nochmal so sagen. Okay, dann stellst du dich vielleicht auf ganz kreativ. Ja, und hoffentlich freust du dich ein wenig. Ja. Auch über die Postkarte. Ja, was wir uns mit alles den geilen Fotos drauf. Ja, vielleicht erinnerst du dich ja. Okay. Okay, ne? Tschüss. Ciao. Bis dann.